Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Aus gegebenem Anlass hören Sie nun Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der auch vor dem Coronavirus schon im Bus immer hinten eingestiegen ist. Hier ist René, hallo. Ja, hallo und herzlich willkommen an den mobilen Empfangsgeräten zur 28. Ausgabe. Jawohl. Ja, wir haben ein Thema. Ja, ein wirklich aktuelles Thema und dazu gleich mehr, aber ganz ehrlich, René, wir müssen mal kurz checken, sind wir eine Veranstaltung mit weniger als 1000 Leuten? Warte, durchzählen, eins. Ja, passt. Okay. Zwei, genau. Alles okay. Klar. Nee, wir haben jetzt, du hast ja mal darüber aufgeregt, warum wir so lange oder warum wir so oft getrennt voneinander aufzeichnen. So ist es. Das war einfach nur die Vorbereitung für die Zeit, die dann eventuell auf uns zukommt, die Quarantänezeit. Wir sind quasi bestens eingespielt jetzt und da können wir rein theoretisch dann jeden Tag einen Podcast machen. Genau, also theoretisch schon, aber praktisch natürlich ein bisschen viel Aufwand. Aber um euch zu beruhigen, wir sind natürlich nicht in Quarantäne. Wir sind aber trotzdem jeder bei sich zu Hause. Schutz geht vor und der gesunde Menschenverstand sollte gewinnen. Und naja, genau. Gut. Wir haben quasi geschützten Podcastverkehr hier. So sieht's aus, ne? Viel Verkehr hier und ja, ihr habt schon längst erraten, worum es geht. Es geht heute um das Thema Corona. Das Coronavirus ist in aller Munde und ganz ehrlich, René, vor 2 Wochen habe ich noch gedacht, naja, oh Italien, ganz schön viel los. Das wird ja sicherlich nicht so in Deutschland passieren und die letzte Woche hat sich ziemlich viel getan. Jeden Tag neue Hiobsbotschaften und naja, jetzt merkt man, wie dicht das Ganze ist, aber ich bin auch ganz entspannt und lebe mein Leben noch so wie immer. Man ist natürlich vorsichtiger, aber noch ist nichts passiert und ist auch gut so. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir das Thema auch schon. Nein, lassen es jetzt mal als Cliffhanger stehen. Richtig. Weil ich glaube, das ist unser Hauptthema. Da kümmern wir uns gleich ganz intensiv rum. Ich habe vorher noch ein paar andere Sachen. Ganz wichtig, heute ist der 12. März 2020. Für die Geschichtsbücher haben wir das auch erledigt. Ich muss mal kurz auf meinen Kalender gucken. Musst du erst überprüfen. Ja, okay. Haut hin, recht. Ja, haut hin. Also für euch ist natürlich nicht der 12. März, für euch ist heute wahrscheinlich allerfrühestens der, oh Gott, jetzt muss ich selber rechnen, 13. Der 16. Was, morgen ist Freitag der 13.? So sieht es nämlich aus. Eieieiei. Ja, also für euch ist wahrscheinlich heute der frühestens der 16.03.2020 und habt ihr hinten irgendein anderes Jahr, seid entspannt. Ich glaube, dieses Thema heute wird sowieso noch lang für Gesprächsstoff sorgen. Das ist auch eine interessante Frage, ne? Ja, wenn du das in ein paar Jahren hörst. Ja. Gut, ich hab auch was für mich noch was mir noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Ich habe heute aus dem Briefkasten eine Bewerbung gefischt, also nicht aus dem privaten Briefkasten, sondern aus dem Firmenbriefkasten. Ich versuche es mal kurz zu beschreiben. Diese Bewerbung ist ein bedrucktes A4-Blatt. Das war auch so ohne Umschlag im Briefkasten, also wirklich nur ein beidseitig bedrucktes A4-Blatt und zwar so bedruckt, dass man es nicht über die lange Seite umblättert, um die Rückseite zu sehen, sondern über die kurze. Also, na, ihr wisst, was ich meine, nicht wie ein Buch, sondern wie ein, man klappt es so nach hinten, egal. Ja. Die Bewerbung beinhaltet den Namen und die Anschrift der sich bewerbenden Person und dann steht hier, fließend Englisch und Deutsch mit Spanischem und Französischem. Ich dachte erst Akzent, aber hier steht mit Spanischen und Französischen Sprachkenntnissen. Wobei das auch geil wäre. Fließend Englisch und Deutsch mit Spanischem Akzent. Rombe. Rombe. Ja. Ja. Dann stehen hier so ein paar Skills aufgeführt. Dann ist hier eine komplett typografisch wirre Linie, wo dann Quali steht. Darunter ist ein Zeitraum von einem Jahr abgedeckt mit einem, ich kann es ja sagen, mit, was ist das hier, irgend so eine Universität. Mhm. Dann wirre Linien und das Wort Erfahrung und darunter sind halt so ein paar Erfahrungen aufgeführt, also so, das ist anscheinend wirklich IT. Dann steht unten am Ende des Zettels, bitte umdrehen, So, jetzt darf man nicht in die Falle geraten, dass wie man einen Zettel normalerweise umdreht, umzudrehen, weil dann steht alles auf dem Kopf. Deswegen drehe ich es richtig um. Das habe ich schon geübt vor der Sendung ein paar Mal. Dann sind weiterhin Unternehmen und Tätigkeiten in diesem Unternehmen aufgeführt. Oh, ich sehe gerade, dieser Mensch kommt aus Irland. Ja, das ist ein Irländer, aber das ist eine komplett in Deutsch geschriebene Bewerbung, also wenn man von einer Bewerbung lesen kann, reden kann. Dann steht hier Extrafähigkeit und Hobbys. Das Ding ist, die kann man nicht wirklich lesen, weil auf der Rückseite ist ohne Scheiß von links unten nach rechts oben die E-Mail-Adresse in plakatgroßen Buchstaben rübergedruckt, wie man sonst so dieses Wort Muster oder intern. Intern oder so drauf hat, genau. Ja. Also offenbar wurde das mit Word gemacht. genau, also die E-Mail-Adresse steht dann von der Person. Die E-Mail-Adresse ist plötzlich kein, warte, ist das der Name des Menschen? Nee, das ist tatsächlich der Name des Menschen. Okay, und dann steht hier halt bei Extra-Fähigkeiten und Hobbys steht dann eben, wo der Abschluss gemacht wurde, die Computer-Skills. Da ist interessant, dass hier für euch Nerds Flash noch mit beisteht. Ganz wichtig heutzutage. Ja, und dann steht ein extra Punkt noch, der heißt Musik. Ist natürlich auch sehr wichtig. Heavy Metal und Drum and Bass. Das ist die Bewerbung. So. Wenn sie nicht so lustig wäre, wäre sie schon längst im Mülleimer geworfen, wäre sie im Mülleimer gelandet, aber die hebe ich auf, die werde ich mir wahrscheinlich an die Wand hängen. Ja, aber du musst doch zumindest antworten. Hallo, da ist nicht mal jemand angesprochen. Ach so, okay. Ja. Diese Bewerbung ist letztendlich nichts weiter als ein, was man sonst als Lebenslauf machen würde, aber dann wahrscheinlich auch in einer deutlich besseren Qualität. Achso, und sie endet mit, da wo auf der ersten Seite bitte umdrehen steht, steht dann auf der zweiten Seite MFG und ein Smiley, was mit den Augen zwinkert. Okay. Ja. Vielleicht will dir einer eine Botschaft dort hinterlassen oder übermitteln und du hast sie nur nicht verstanden. Also ich sag mal, die Person hat es zumindest in dem Podcast geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ins Recall geschafft. Gerne weiter so eine Bewerbung, also ich freue mich. Ja, sehr schön. Ja. Aber René, du hast ja die Woche auch noch richtig was Cooles anderes erlebt, wovon du unbedingt berichten musst. Da möchte ich gerne von berichten, genau. Und zwar war ein Produkt unserer Firma in der Sendung Die Höhle des Löwen. Genau. Wow. Ja, da als Hintergrund, das ist jetzt, man kann es sich eventuell noch angucken, das ist die erste Staffel, die erste Folge in der 7. Staffel, glaube ich. Und die Sache, ich habe ja gesagt, heute ist März 2020, aufgezeichnet wurde das Ganze im April 2019. Also das ist schon ein bisschen länger her. Das kam dann im Herbst nicht, wurde im Herbst nicht gesendet, passte wahrscheinlich inhaltlich nicht mehr oder keine Ahnung. Genau, und ist deswegen diese Woche im Fernsehen gelaufen. Und da haben wir natürlich ein Firmen-Event draus gemacht, haben das also alle zusammen abends bei Pizza und Chips. So ein typischer Nerdabend und Cola, ne? Richtig. Und also ich muss sagen, das war schon echt cool. Also ich bin in dem Projekt dahingehend beteiligt, es ist eine Sache, die man im Internet bestellen kann, dass ich den Shop quasi als Projekt auf dem Tisch hatte. Und der Shop war dann quasi nicht nur das Messinstrument, wie erfolgreich das über die Sendung gelaufen ist, sondern letztendlich auch der Rücken, auf dem dann nach der Sendung das Ganze ausgetragen wurde. Und da war ich natürlich auch entsprechend angespannt, ja, weil der Worst Case, den kannst du dir ja vorstellen, Stefan, wäre gewesen, wenn irgendwas nicht läuft. Richtig. Und wir wissen, wie es in der IT ist. Das geht super schnell und manchmal weiß man nicht mal warum. Richtig, ja. Und das ist natürlich in so einem Moment, die kann das ganz gerne laufen, ohne Fehler, die Webseite. Und wenn dann so eine Fernsehausstrahlung ist, kann natürlich dann der Super-GAU eintreffen. Aber zum Glück ist ja alles gut gegangen, habe ich gehört. Und genau, hat sich gelohnt, gehe ich mal vor. Ja, also ich kann kurz die Zahlen, also ich werde jetzt hier keine. Genau, mach mal ein paar Firmeninterner, das kannst du mal nennen. Dann erstmal der an dem Abend gelaufene Umsatz. Was interessant war, was jetzt die Zahlen betrifft, war, wir hatten natürlich nebenbei Statistiken offen, um zu sehen, was auf der Seite los ist. Zum einen deswegen, weil wir halt sicherstellen wollten, dass der Shop nicht abraucht, ne? Ja. Der wurde auch entsprechend skaliert. Also man muss wirklich, wenn man ins Fernsehen geht, ich hätte es nicht gedacht, aber man muss da wirklich Power hintermachen. Das hat auch ein bisschen Geld gekostet, ne, um technisch abzusichern, dass dann nicht nach der Hälfte der Sendung der Shop nicht mehr zu benutzen ist. Und ja, deswegen haben wir die Zahlen beobachtet und es war wirklich so, wir haben vor der Sendung waren es so 20 Leute gleichzeitig auf der Seite. Ne? Man muss dazu sagen, dass wir für noch keine so intensive Werbung gemacht haben für das Produkt. Das heißt, es ist eigentlich noch vor der Sendung relativ unbekannt gewesen. Ja, und es war dann so, dass zum Sendestart wurden das auf einmal so 40, die sich gleichzeitig auf der Seite aufhielten, wo wir schon dachten, boah, jetzt geht's hier, also das ist ja, ja, 40 Leute, keiner von uns kennt 40 Leute, ne? Ja. Und wir haben das übers Internet geguckt, die Sendung, und bevor der Beitrag kam, ging diese Zahl auf einmal, ratterte die los, die sprang in 10er-Schritten, in 20er-Schritten, in 100er-Schritten, die waren 0, nichts bei 500 Leuten, die gleichzeitig auf dieser Seite waren, und da sind wir schon voll ausgeflippt, weil wir dachten, was, das läuft noch gar nicht, aber durch wahrscheinlich Zeitversetzung, Internet und terrestrisches Fernsehen waren wir wahrscheinlich ein bisschen hinterher, so eine Minute vielleicht, und es ist nach oben geschossen bis 3.000 gleichzeitig, 5.000 gleichzeitig, 8.000 gleichzeitig, bis 11.000 gleichzeitig auf der Seite. 11.000 Leute. Und dann ist der Webserver explodiert. Er ist nicht explodiert, er hat super Stand gehalten. Ja, was jetzt im Nachgang explodiert ist, ist die Auslieferung des Produkts, weil da ist jetzt ein relativ großes Team im Moment beschäftigt, dieses Produkt zu verpacken und rauszuschicken. Also dahingehend war das wirklich ein echter Erfolg und es war ein super geiles Erlebnis und halt auch für alle Projektbeteiligten natürlich eine schöne Bestätigung und ein schöner Abschluss, sage ich jetzt mal. Das geht natürlich jetzt nach der Sendung auch weiter und wird auch weiter ausgebaut. Das war echt cool. Also es hat wirklich ein sehr cooles Erlebnis. Ja, ich fand es auch einen sympathischen Auftritt von den Vieren. Das waren ja irgendwie zwei deiner Chefs und noch zwei genau. Mitarbeiterinnen irgendwie, ne? Genau, es war im Prinzip eine, die das Produkt gemacht hat, war dabei. Es war eine, die quasi das Projekt betreut, mit dabei. Und eben die zwei Chefs, ja. Aber das heißt, wenn das schon Frühjahr letzten Jahres aufgezeichnet wurde, da sind die Leute ja schon ein Jahr älter jetzt geworden quasi, fast. Die sind ein Jahr älter geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen irritiert von den Altersangaben, weil ich habe gerade zu meinem Chef, habe ich komplett unterschiedliche Altersangaben gelesen in Pressemitteilungen und dann auch bei den Einblendungen beim Fernsehen, wobei die Einblendungen ja eigentlich nicht bei der Aufzeichnung gemacht werden. Das heißt, die Sendung wird, man nennt das verpackt, die wird verpackt, wenn bevor sie ausgestrahlt wird. Da war ich ein bisschen irritiert über die Altersangaben. Vielleicht hat mein Chef dem einen oder anderen Fernsehmenschen einen Zehner zugesteckt, dass da was am Alter gedreht wird. Keine Ahnung. Mach mal ein bisschen jünger. Genau. Komm hier. Vier Jahre runter oder so. Und letztendlich nach so langer Zeit, also gab bestimmt schon Fälle bei den Höhlen oder bei der Höhle der Löwen, die dann gar nicht mehr existierten, oder? Also wir haben tatsächlich nebenbei gegoogelt bei den anderen Fällen, die ja vorgestellt wurden, und bei dem einen sah es tatsächlich so aus, als wenn da nie wieder was passiert ist. Ja. Okay. Genau, also da, ich denke ja, das Fernsehen sieht das auch vordergründig als Unterhaltung, ne? Das heißt, da wird jetzt da ist das andere dann ein bisschen zweitrangig. Ne? Man muss ja auch dazu sagen, die Deals, die da abgeschlossen wurden oder abgeschlossen werden, das ist ja keine hundertprozentige Garantie, dass das stattfindet, weil man darf ja auch nicht vergessen, die Unternehmen, die da hingehen, die strecken ihre Fühler ja auch weiterhin aus und gucken da. Und da kann schon sein, dass dann eben Deals da als positiv oder als geklappt dargestellt werden und nachher ist dann da keine Zusammenarbeit, weil sich andere Dinge ergeben haben. Ne? Also das wird durchs Fernsehen ein bisschen vereinfacht alles. Na gut, aber ich glaube, da geht es auch eher zweitrangig drum. Allein schon die Produktidee vorzustellen, das ist ja schon mal viel wert. Und allein der Werbeeffekt für euch ist ja schon mal cool. Ja, und es steht halt auch, und das merkt man, die Dramaturgie im Vordergrund, weil, also du kannst da auch echt eine Story ablesen. In unserem Fall war es halt so gewesen, dass man wirklich, du wirst da halb auseinandergenommen, ne? Und dann auf einmal kommt so doch das völlig gegenteilige Feedback und Ergebnis. Ne? Das gehört halt einfach dazu. Also ich fand es super unterhaltsam. Ich fand, dass unser Produkt da gut rübergekommen ist, dass die Leute, die es da von uns präsentiert haben, das top vorgestellt haben. Also ja. Und der auch jetzt noch anhaltende nachträgliche Erfolg zeigt uns auch, dass wir da offenbar eine gute Idee gehabt haben. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten und Jahren noch darstellen wird. Ja, also, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch nochmal zu diesem gelungenen Auftritt und weiter so. Ne? Ja, vielen Dank, Stefan. Schöne Grüße an die vier. Werde ich ausrichten. Ich frage nach, genau. Ja, übrigens, ja. Hätte es jetzt irgendwie hier einen 5-Euro-Schein auf den Tisch gelegen, dann hätten wir natürlich auch den Namen genannt. Ja, nein. Pech gehabt. Pech gehabt. ihr könnt selber nachgucken. Also Staffel 7, Folge 1. Genau. Ziemlich weit hinten. Eine der letzten Sendungen. Ihr könnt es noch in der Mediathek gucken, aber na, das wird jetzt knapp. Wenn wir rauskommen, dann ist es schon fast zu spät, weil RTL ist ja da ein bisschen, oder na, RTL Fox ist ja eine Familie, die sind da ein bisschen krasser drauf. Die lassen bei TV Now ja nur die aktuellsten Sendungen kostenlos. Also müsst ihr euch ranhalten. Wenn ihr das hört, dann schnell auf TV Now gehen. Auch wenn ich ungern Werbung für TV Now mache, aber dann schnell hingehen. Hülle der Löwen, viertes Kapitel ab Minute 6. Könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken. Aha, okay. Und dann erfahrt ihr auch, was es für ein Produkt ist. Ansonsten kann nur den Tipp geben, es ist was Kosmetisches. Aber das hätte man sich bei mir sicherlich auch gedacht. Ach so, warum? Nein, das war ein Gag. Ach so, okay. Also ich glaube, Kosmetik ist verstanden. Das Letzte, worauf man kommen würde. Ach so, ja, jetzt habe ich ihn auch verstanden, ja. Okay, alles klar, ja super. Also, wie gesagt, da kannst du in ein paar Jahren noch deinen Enkeln von erzählen und ja, eine coole Story. Cooles Erlebnis. Ja, ne? Das ist es. Jo. Ja, andere coole Story. Vom Positiven zum Negativen. Ja. Meine Fresse, sage ich nur. Meine Fresse kann ich nur wiederholen. Ey, also mich kotzt dieses Thema wirklich an und ich habe schon schlechte Laune, wenn ich nur dran denke. Okay, ja. Aber es Corona, ne? Genau. Corona. Ich muss dazu sagen, es liegt nicht an dem Virus. Es liegt ehrlich gesagt an dieser Panikmache. Ja. Und dass jetzt aus allen Löchern irgendwelche Leute klettern, die wirklich für Unruhe sorgen. Also jeder weiß Bescheid. In einem Maß, ey, ja, richtig, richtig. Bleibt in euren Löchern und haltet eure Klappen wirklich, ey. Kauft euch am besten für die nächsten 10 Jahre. Wie redest du mit unseren Jahre. Hörern? Sag mal. Nein, ich meine nicht. Und ich weiß, dass unsere Hörer nicht so drauf sind. Weil unsere Hörer, wenn sie es jetzt, also vielleicht gibt es welche, die wirklich in Panik sind, beruhigt euch. Es ist alles in Ordnung. Ja. Wir kriegen das hin zusammen. Ja. Das war auch oder ist auch der Grund, warum wir heute darüber berichten wollen. Wir haben überlegt, machen wir es nicht. Aber letztendlich, es soll natürlich nicht untergehen. Es ist ein Thema, was aktueller denn je ist. Und natürlich sollte man es nicht übertreiben. Der gesunde Menschenverstand sollte eingeschaltet werden. Und so ein bisschen mit Fakten und Ironie wollen wir heute damit mal glänzen, um euch so ein bisschen auch die Angst zu nehmen und einfach zu zeigen, lebt euer Leben, aber passt in gewissen Situationen auf euch auf. Ja, dann versorg uns doch mal bitte mit Fakten. Fakten, Fakten, Fakten. Wer war das nochmal? Das ist der Ulrich. Nee, Fakten, Fakten, Fakten und an die Leser denken. Das ist der Spiegel. Spiegel war das, ne? Ja. Und das ist so eine ähnliche Zeitung wie der Stern und so eine ähnliche Zeitung wie der Fokus. Richtig, richtig. Und fast wie die Mickey Maus. Fast wie die Mickey Maus, ja. Also, erstmal die Fachbezeichnung, René. Wie heißt denn die Fachbezeichnung? CO19 irgendwas bestimmt. Also, man spricht ja vom neuartigen Coronavirus, ne? Und der trägt den offiziellen Namen SARS-CoV-2 und die dahinter steckende Atemwegserkrankung, die das Virus auslöst, das ist dieses Covid-19. Ah, okay, du sagst gerade SARS, ist das dieser SARS-Virus, den wir schon haben, der mit dämmert da irgendwas? Genau, das ist der Zusammenhang. Also es gab ja Anfang der 2000er, ich glaube 2002, 3 oder 4 so in dem Dreh, gab es ja den SARS-Virus, die SARS-Epidemie war das, glaube ich. Wann war das, 2004? Na, ja, ich glaube so Anfang der 2000er. Und okay. Dieser neuartige Virus ist sozusagen eine veränderte Form davon. Aber es ist auch sozusagen ein SARS-Virus. Ja? Den wir, was ich nur kurz dazwischen werfen will, den wir überlebt haben. Den wir überlebt haben, aber den viele natürlich auch nicht überlebt haben. Wobei man jetzt wie viele, ja schon sagt, weißt du das? Nee, die Zahlen vom SARS-Virus habe ich nicht im Kopf. Wobei man aber sagt, natürlich merkt man jetzt schon, dass es viel schlimmer ist. Ne? Also die Ausbreitung und wie tagesaktuell der wird, das war damals nicht so. Da kann ich mich zumindest auch nicht dran erinnern. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ja. Ja, er wurde erst für eine Epidemie gehalten, aber am 11. März 2020 hat die Weltgesundheitsorganisation dieses Virus als Epidemie eingestuft. Und jetzt zu dir, René, was ist der Unterschied zwischen einer Epidemie und einer Pandemie? Ich kann es dir nicht sagen. Aber es habe ich gerade Epidemie? So, Pandemie, nee. Pandemie, es wurde zu einer Pandemie erklärt, Entschuldigung. Also ich glaube, Pandemie klingt irgendwie nach dem Entspannteren. Nee, genau umgekehrt. Es wurde ja zu einer Pandemie erklärt. Ich habe es deswegen nochmal korrigiert. Also es war eine Epidemie und jetzt wurde es zu einer Pandemie erklärt. Okay. Also eine Epidemie letztendlich. Dann musst du uns mal aufklären, weil ich weiß, also nur zur Info, ich stelle mich nicht blöd. Es ist tatsächlich so, dass ich diese Information auch nicht habe. Der Stefan hat sich aber sehr gut vorbereitet, weil er möchte uns ja helfen, die Angst nehmen. Genau, also ehrlich gesagt muss ich auch immer darüber nachdenken, Epidemie, Pandemie, aber letztendlich kann man sagen, eine Epidemie ist halt eine örtlich begrenzt auftretende Krankheit, die gleiche Ursache hat, also ein vermehrtes Auftreten von Krankheiten, die durch dieses Virus ausgelöst werden, und die Pandemie ist sozusagen die größere Ausbreitung, und zwar könnte man sagen kontinental übergreifend, und dann ist es nämlich eine Pandemie, und wenn man die Zahlen sieht, ist es auch so. Im Prinzip ist ein Großteil der Erde betroffen, viele Kontinente, und deswegen sagt man eine Pandemie. Ah, pass mal auf, das kann man sich sehr gut merken, weil kennst du die Epidermis? Hast du schon mal gehört? Ja. Was ist das? Die Epidermis? Hm. Das ist doch irgendein Organ, oder? Nee, das ist die Haut, die Oberhaut. Die Haut, genau. Na, Haut, ne? Ist auch ein also Organ. Könnte man sich das merken, die Epidermis ist ja die Haut, die grenzt etwas ein. Ne? Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist das auch das, ja. Das, was eine Epidemie ausmacht, genau. Dass sie halt begrenzt ist auf einen Raum. Ja. Ja, gute Eselsbrücke, siehst du? Haben wir den Hörern schon was beigebracht? Quasi. Nein, ihr wusstet das wahrscheinlich auch schon vorher. Ja, genau. Genau, und wie gesagt, die Pandemie, beziehungsweise auch bei der Epidemie, also die Weltgesundheitsorganisation spielt da eine große Rolle, weil es gibt gewisse Richtlinien und Empfehlungen, und dazu kommen wir aber gleich. Ne? Also kurz und knapp nochmal gesagt, es gibt viele Informationen, selbst wenn man bei Google einfach nur Coronavirus eingibt, sieht man schon viele nützliche Links und auch irgendwie Warnungen, die man zum Beispiel bei Facebook und so weiter posten kann, aber nur so nebenbei. Die Anzeichen, René, woran erkennt man denn den Coronavirus? Sehr gut, schön, dass du mir diese Frage stellst, weil man kann das selber ausprobieren, habe ich gehört. Und zwar ist es so. Man kann selber feststellen, ob man den Coronavirus hat. Sagen wir mal so, man kann gucken, ob man vielleicht betroffen ist eventuell. Und zwar hat das mit Fibrosen zu tun. Ich weiß nicht, was das ist, aber man hat dann wohl, wenn man den Virus hat, eine fibröse Lunge. Können wir nochmal gleich im Detail nachgucken, oder du weißt es vielleicht sogar. So, und jetzt macht man Folgendes. Man atmet tief ein, hält 10 Sekunden an, oder mehr. Okay. Und wenn man dabei nicht husten muss oder Schmerzen hat oder ein Gefühl der Enge hat oder so, dann hat man keine Fibrose in der Lunge. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Und man muss nur aufpassen, die Dummen ersticken dabei. Entschuldigung, dass ich lache bei dem ernsten Thema, ja. Aber werde ich mir merken, wusste ich auch noch nicht. Also letztendlich sind die Anzeichen wie bei einer Erkältung oder Grippe. Also es geht mit Fieber, trockenem Husten einher, Schnupfen und Abgeschlagenheit. In einigen Fällen hat man auch Atemprobleme, Halskratzen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Schüttelfrost. Also es klingt erstmal wie eine normale Erkältung oder Grippe. Manchmal spielt auch Übelkeit und Durchfall eine Rolle. Das kann auch passieren. Und das Problem beim Coronavirus ist halt, und was natürlich auch deswegen diese Panik auslöst, ob man es hat oder nicht, die Krankheitsverläufe sind halt total unterschiedlich. Ne? Manche haben gar keine Symptome, die haben den in sich, aber merken es nicht, weil er nicht ausbricht sozusagen. Und dann gibt es schwere Pneumonien, sowas hast du ja auch gerade gesagt, so ähnlich. Und das sind Entzündungen vom Lungengewebe. Das führt schließlich zu Lungenversagen und zum Tod. Das ist ja auch leider schon passiert, dass eine ganze Reihe an Menschen gestorben sind. Und das macht es halt so schwierig. Ne? Letztendlich muss man natürlich auch immer differenzieren, wer davon sozusagen so gefährdet ist. Und wenn man jetzt hier die Zahlen nimmt, also ich habe hier Daten aus China und da sagt man, 4 von 5 Erkrankungen verlaufen mild. Also das überlebt man locker, ist halt, man ist krank und dann wird man wieder gesund. Teilweise gibt es schwere Verläufe mit Atemproblemen und Lungenentzündungen. Und das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf, hier auch die Daten aus China oder sogar dem Tod, das sind Menschen über 60 Jahren, die zum Beispiel auch Grunderkrankungen haben, also über 60 Jahre oder Grunderkrankungen, sagen wir es mal so, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes oder Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber oder der Niere oder auch Krebserkrankungen. Wenn du das hast, also logisch, ist ja eigentlich bei allen Krankheiten so, wenn du eh schon ein schwaches Immunsystem hast, weil du halt eine andere Krankheit hast, bist du halt natürlich besonders gefährdet. Ne? Genau, das ist doch ein guter Punkt. Das ist für mich ein guter Punkt in der Argumentation. Also es gibt ja, die Panikmacher argumentieren, es gibt in Berlin mittlerweile, ich glaube jetzt nach aktuellem Stand, knapp über 100 Erkrankte. Ne? Damit argumentieren die. Sie sagen dann im selben Atemzug, dieser Virus breitet sich in einer Geschwindigkeit aus, ne, wo du denkst, Moment mal, 100 Erkrankte, in Berlin leben mehr als 3 Millionen Menschen, das ist ja eine Zahl, die ist ja gar nicht wahrnehmbar. Ne? Das Ding ist, die Argumentation geht so auf dieses Sensationsgeile, weißt du, so, und schon wieder hat sich die Zahl verdoppelt. Gestern waren es noch 20, jetzt sind es 40, ne? Wo man denkt, was ist das für eine lächerliche Argumentation? Dann nehmt doch die richtigen Argumente, die auch ein Mensch versteht, die nur leider nicht so, so plakativ sind. Sagt doch, dass wir die Leute schützen wollen oder müssen, die, wenn sie diesen Virus bekommen, möglicherweise sterben. Das ist doch völlig annehmbar. Wenn jemand sagt, also man hält immer dagegen mit, wenn ich da jetzt an dem Virus erkranke, sterbe ich womöglich nicht und merke das womöglich nicht mal. Ne? Aber die wirkliche Gefahr, die dann von mir ausgeht, jemanden anzustecken, der davon stirbt, das ist doch das, womit man gegen diesen Virus oder womit man die Aufmerksamkeit auf diese Problematik lenken kann. Aber was wird genommen? Es werden Zahlen genommen. Hat sich verdoppelt. Genau. Sterben breitet sich in ganz Berlin aus. Panik, Panik, Panik, Panik. Und das ist, was mich so total nervt. Weil du merkst, es geht diesen Leuten nicht darum, da aufzuklären oder eine Lösung zu schaffen. Es geht diesen Leuten darum zu sagen, Berlin versagt. Berlin ist überfordert. Da ist ein Typ zum Arzt gegangen, die haben nicht erkannt, dass der den Virus hat. Hallo, da sitzen überall nur Menschen. Ne? Und da müsste man doch überlegen, was können wir tun, um zusammen zu verhindern, dass sich das Ding ausbreitet. Genau, aber natürlich muss man auch dem entgegen argumentieren. Deutschland oder Berlin, wir reden jetzt mal von Berlin, ne, ist ja bis vor anderthalb Wochen gab es noch keine Corona-Fälle und jetzt innerhalb von anderthalb Wochen plötzlich 100 Fälle rund. Und das ist ja das, was sie für so gefährlich empfinden, dass die Zahl innerhalb weniger Tage jetzt so hoch schnellt und da weiß man nicht, wo das hinführt. Das wird ja, exponentiell wird die Zahl erhöht wahrscheinlich. Ja. Genau, aber da sagt, ich sag mal, ein sachlicher Kopf sagt doch, ey, die Zahlen, die sind hier sehr, also in einer steilen Kurve gestiegen, weil ganz ehrlich, 20, das ist doch nichts. Ne? Ich will nicht sagen, dass das zu vernachlässigen ist, aber ein sachlicher Kopf würde sagen, wenn sich das jetzt in der Art und Weise weiter ausbreitet, dann müssen wir Vorsorgen schaffen. Ne? Und diese Argumentation finde ich ja völlig in Ordnung. Aber wenn Leute so an den Start gehen und sagen, ey, es ist unglaublich, es sind 20 Leute erkrankt und Berlin ist komplett überfordert und die wissen gar nicht, was sie tun und ne, das ist doch eine völlig falsche Herangehensweise an den gleichen Fakt. Ne? Ja, okay, da gebe ich dir recht. Wobei ich natürlich sagen muss, Berlin und Deutschland, da gibt es halt noch andere Regionen, die deutlich mehr Fälle haben. Also da ist Berlin natürlich noch entspannt, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, es gibt auch Gegenden, wo deutlich weniger sind. Ne? Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber mittlerweile sind alle Bundesländer betroffen. Und das hätte man vor ein paar Wochen auch nicht gedacht. Richtig. Und da muss dafür gesorgt werden, dass sich das jetzt, dass da nicht noch mehr Sachen passieren, ne? Und ich, genau. Nach meinem Gefühl werden da auch Dinge getan. Ne? Also wenn plötzlich gesagt wird, Großveranstaltungen werden abgesagt, das ist schon ganz schön krass. Ne? Da merkt man schon, in welche Mittel man da greift, weil das kostet ja alles Geld. Ne? Wer bezahlt denn das letztendlich? Wer bezahlt mir meine 70 Euro für Roland Kaiser nächste Woche? Also ich gehe da nicht hin. Ich weiß nicht, ob 70 Euro kostet. Ne? Ja. Wer bezahlt den 8.000 Leuten, ich weiß nicht, wie viele da hingehen können, die für 70 Euro zu Roland Kaiser gehen die Karte. Wer macht denn das? Wer bezahlt denn dieses Geld? Ne? Das heißt, da müssen Leute, also irgendwo kommt es, irgendwer wird dafür bluten müssen. Ne? Also ich finde das schon einen ziemlich massiven Einschnitt. Ja, also klar, das ist für den einen ist es möglicherweise wirtschaftlich ein Vorteil, für den anderen ein Nachteil. Also ich glaube nicht, dass es da einen Gewinner gibt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Außer der einzige Gewinner, den ich sehe, sind die Leute, die so clever sind, dass sie Nudeln und Klopapier ins Regal stellen. Also ich glaube, der Virus hat in der Hinsicht, und das sage ich jetzt mal ein bisschen mit einem satirischen Unterton, hat er die Wirtschaft angekurbelt. Natürlich, klar, ja. Es ist halt eine Situation, die so in der Form noch nie da war. Na? Aber dass sie jetzt alle austicken, das nervt mich halt. Ich finde, bei mir in der Firma ist es so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bekam heute den Anruf, wo abgeklärt werden, wo ein Evakuierungsplan abgeklärt werden sollte. Ne? Ja. Jetzt könnte man meinen, oh Gott, was für eine Panik wird da geschoben. Aber auch da ist es wieder die Art und Weise, mit der das passiert. Da geht es nicht darum, wir müssen morgen alle raus, ne? Sondern da geht es darum, für den Fall, dass eine Quarantäne oder Ausgehverbot oder was auch immer angeordnet wird, wie sind wir in der Lage, in diesem Fall weiterhin ein Unternehmen zu betreiben? Das ist eine komplett sachliche Diskussion, ohne Panik. Da werden einfach Sachen schon mal abgeklopft im Vorfeld, damit, wenn die Situation auftritt, keine Panik ausbricht. Ganz genau. Also bei uns ging heute auch eine Mail rum, sozusagen nach dem Motto, ja, keine Panik. Und wir bieten Homeoffice an, je nach technischer Verfügbarkeit. Und ja, man muss halt gucken, wie weit es geht, ne? Genau, und der Lidl wird auch ein Homeoffice anbieten, dann holst du deine Kartoffeln beim Herrn Meier in der Lindenstraße 38 ab, die Eier sind bei Frau Müller oben in Pankow, ne? Im Kühlregal, genau. Naja gut, aber du sagst ja schon selber, es gibt natürlich Berufe, die können nicht einfach Homeoffice machen, also, ne? Das und ist auch der da Busfahrer, gibt es kann Leute, nicht einfach Homeoffice machen. Richtig, aber da gibt es Leute, die sagen, Berlin verschläft es gerade. Also wir können natürlich Berlin stellvertretend auch jede andere Stadt nehmen. Ne? Berlin verschläft es gerade, den öffentlichen Nahverkehr dicht zu machen, weil auf der einen Seite werden Veranstaltungen verboten, auf der anderen Seite fahren jeden Tag Millionen von Leuten in Berlin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und das läuft weiter. Und ganz ehrlich, da greife ich mir an den Kopf und frage, und diese Leute sagen dann auch, das kann doch nicht sein. Was ist denn das für eine Doppelmoral? Das ist keine Doppelmoral. Durch die Veranstaltung werden Ansteckungsherde reduziert. Das ist doch völlig in Ordnung. Warum muss man denn jetzt die Welt lahmlegen? Genau, also das meine ich halt auch vorhin mit dem gesunden Menschenverstand. Ne? Also, entschuldige, halt dass ich so aufgeregt bei dem Thema bin, aber... Ja, nimm deine Tablette, René, und einen Schluck Wasser. Bitte. muss mich kurz um René kümmern, genau. Nein, also letztendlich geht es halt darum, die Ausbreitung zu verhindern oder zu verlangsamen. Und wenn man dann halt so eine Großveranstaltung hat, dann ist es natürlich ein gefundenes Fressen für so ein Virus, sich zu verbreiten. Und wir hatten ja in Berlin auch den Fall hier von so einem Club, ne, am Wochenende, wo einer in den Club gegangen ist und hat irgendwie 17 Leute gleich angesteckt. Siehst du, und dann zeigt auch, dass diese Maßnahme völlig okay ist. 17 Leute weniger. Richtig. Ja, genau. Ne? Und darum geht's. Es gibt halt noch kein Gegenmittel. Und deswegen muss man Zeit gewinnen. Und das kriegt man nur hin, indem man alles versucht, die Ausbreitung einzudämmen oder zu verlangsamen. Genau. Stefan, ich finde es cool, wie du das in so einer ruhigen Stimme sagst, weil das wirkt auch auf mich sehr beruhigend. Und ich glaube, auf euch, wenn ihr jetzt ein bisschen, wenn ihr Angst habt, besorgt seid, hoffentlich auch. Ne? Genau. Ja. Wir werden uns drüben auf der anderen Seite sehen. Nein, so schlimm wird es bestimmt nicht werden. Es tut mir wirklich leid, dass ich da so spitzzüngig unterwegs bin. Ich sehe nur keine andere Möglichkeit, den Panikmachern quasi das Maul zu stopfen. Und Entschuldigung, dass ich auch da so harte Worte wähle. Ich finde, es ist halt die falsche Herangehensweise. Ich kenne Leute beim Fernsehen, die sagen, es kann doch nicht sein, dass wir als Medien ständig irgendwelche Crawls, also Laufschriften einblenden, die die Leute in Panik versetzen. Warum unterlässt man sowas nicht? Warum wechselt man nicht lieber auf eine sachliche Darstellung? Nein, da wird es medial wirklich so gemacht, hier, weiß ich nicht, ein Extra-Ticker, schön in Rot, fette Schrift, Ausrufezeichen hinter, alles in Großbuchstaben. Warum? Da kommen wir übrigens wieder zu deinem Thema. Also zwei Sachen dazu, ne? Zum einen, stellt euch vor, wie es vor 20 Jahren war, wo das Internet nicht so verbreitet war. Wie wäre da die Informationsflut gewesen? Da hätte nicht jeder sofort auf Twitter oder Instagram oder weiß ich, ich sage jetzt einfach mal ein Bild online, direkt die heißesten Schlagzeilen. Zu Hause auf ihrer Couch sitzen und gar nichts von mitkriegen, was da Phase ist. Genau. Das ist die Pandemie, die wir haben, das Internet. Ja. Das schnelllebige Leben. Und wie du schon sagst, wir waren ja vorhin beim Thema wirtschaftliche Interessen. Natürlich ist das auch ein gefundenes Fressen für, weiß ich nicht. Also wenn du höhere Klickzahlen hast, dann spielt das natürlich auch eine Rolle. Ne? Ja, das ist schade, dass Medien du heutzutage musst die bessere so funktionieren. Bieten Clickbait, als die Konkurrenz. Ich weiß nicht, Clickbait ist für mich auch ein Riesenvirus. Und dass selbst große Medienhäuser wie Stern, Spiegel und Fokus mittlerweile mit Clickbaits arbeiten, für die, die es jetzt nicht wissen, was das ist eine Überschrift in die Richtung, Stefan, gib mal ein Beispiel. Berlin entscheidet endlich zum Coronavirus. Richtig. Und wenn man draufklickt, steht drin, nichts dazu drin. Oder er stand am Fenster, was er dann sah, veränderte sein Leben. Mit so einer Scheiße, ganz ehrlich, setzen sich heutzutage Medien auseinander oder setzen die als Mittel ein, die ernst genommen werden wollen und alles nur wegen diesem verkackten Klick, den die haben wollen. Ich muss so viel rauspiepen heute. Wegen 5 Cent Werbung, die die damit verdienen und natürlich muss es dann so sein, dass Millionen von Leuten raufklicken, damit aus diesen 5 Cent mehr wird und das ist was, wo ich denke, gegen diesen Virus müsste man mal was tun, dass diese Fehlinformation, die vermittelt wird, weil die Leute lesen nur die Schlagzeilen, die lesen sich den Scheiß gar nicht durch, den die da schreiben, das können die sich sparen, die schreiben nur noch für Suchmaschinen. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, da stand in der Schlagzeile auch irgendwas, ne? Von wegen, also da, wo du eine Antwort erwartest. Ich lese diesen Artikel, ich lese die erste Überschrift. Die nutzt wieder dieselben Worte, um die Frage aufzuwerfen. Ich lese den ersten Absatz. Die Frage wird dann nicht beantwortet, die in der Überschrift versprochen wird zu klären. Ich lese die nächste Überschrift. Das geht so weiter. Ich lese den kompletten Artikel durch. Die Frage wird nicht beantwortet. Ich habe 2 Minuten meiner Lebenszeit verschwendet. Es ist sogar so weit, dass ich auf manche Artikel gar nicht, zu manchen Medien gar nicht mehr gehe. Wenn ich da lese, so geht's mir auch, von dem Anbieter, das lese ich mir gar nicht mehr durch, das scroll ich weiter, ist mir scheißegal, da können die wirklich irgendwas schreiben, wo ich so danach lüstere zu wissen, was dahinter steckt, ich lese das nicht, weil ich weiß, dass sie Unsinn schreiben und das finde ich halt, und das trägt in so einer Situation dazu bei, dass Leute in Panik geraten. Du liest nur eine Überschrift und du denkst dir deinen Teil, weil du tickst nun mal als Mensch so, dass du versuchst, dir ein Bild aufzubauen und das machst du mit dem Wissen, was du hast und das setzt du dir zusammen aus den 1000 verschiedenen wilden Schlagzeilen. Aber kommen wir mal zurück zum Virus. Mir fällt die ganze Zeit ein, heißt doch eigentlich das Virus, ne? Und nicht der Virus, oder? Ich sag der Virus. Ja, eigentlich heißt das Virus, glaube ich, das Coronavirus. Aber egal, das ist, glaube ich, menschlich, wenn man auch der Virus sagt. Genau, häufig, also Männer sind übrigens häufiger betroffen als Frauen und bei Kindern kommt der Coronavirus sehr selten vor und wenn er dann auftaucht oder wenn Kinder davon betroffen sind, hat es meistens einen milden Verlauf. Bis auf ein 2-jähriges Kind. Ich habe nur eine Schlagzeile gelesen. Ja, siehst du, hast du doch eben drüber gesprochen. Einfach wieder aufgegriffen. Ne? Was ist denn da dran? Da ist doch gerade ein 2-jähriges Kind gestorben, oder? Das kann ich dir gar nicht sagen, aber hier steht zumindest in meinen Recherchen, habe ich rausgekriegt, dass man mit den bisherigen Daten nicht wirklich bestimmen kann, wie hoch das Risiko bei der Rolle der Übertragung bei Kindern ist, sozusagen. Also da kann man noch keine zuverlässige Aussage treffen. Na? Schwangere haben ebenfalls kein erhöhtes Risiko. Ja, das ist ja schon mal schön zu hören. Genau. Dann habe ich noch ein paar Sachen zum Verursacher, zum Auslöser. Also ich habe, wie gesagt, mal auch die Seite der Bundeszentrale, wie heißt die? Infektionsschutz.de. Ja, ganz ehrlich, das sind Quellen, die sollte man sich angucken. Ich glaube, die sind seriös, dass man da sachliche Informationen findet und vielleicht ein paar hilfreiche Informationen. Genau, also wie gesagt, Robert-Koch-Institut oder auch, es gibt auch Seiten, wo Grafiken sind, wie die Verbreitung ist. Das ist auch mal sehr interessant, so mit Zahlen. Aber kommen wir gleich noch genauer zu. Also der Verursacher oder Auslöser, man nimmt ja an, dass das neuartige Coronavirus von Fledermäusen ursprünglich stammt. Und jetzt weiß man natürlich, das muss natürlich irgendwie übertragen werden auf den Mensch. Ne? Und da geht man davon aus, dass es ein Zwischenwirt geben muss. Okay. Zwischen der Fledermaus und dem Menschen, aber man hat dazu noch keine Erkenntnisse. Also vielleicht könnte man ja auch Vermutungen anstellen, vielleicht ist ja auch was Militärisches. Vielleicht ist es ja auch ein biologischer Angriff und vielleicht werden uns da einfach Sachen verschwiegen. Ne? Man weiß es nicht. Natürlich totaler Quatsch und auch scheißegal, weil wir müssen das Problem jetzt lösen, was existiert. Ne? Über die Ursache können wir uns dann immer noch Gedanken machen. Genau, richtig. Na, und derzeit wird davon ausgegangen, dass die ersten Erkrankten Anfang Dezember 2019 auf einen Markt in Wuhan in der Provinz Hubei in China sich angesteckt haben. Ja, das finde ich schon echt erstaunlich, dass man sowas nachvollziehen kann, rückwärts. Da kommt's her. Das heißt doch, dass sich Leute offenbar damit tatsächlich auseinandersetzen, weil wie kannst du sowas sonst so genau einschränken? Das finde ich auch interessant, ne? Also, ja. Also ich find's gut. Wenn man da auch die Bilder im Fernsehen gesehen hat, wie die ganze Stadt abgeriegelt ist, es ist schon krass. Also ja. Unvorstellbar, aber es funktioniert irgendwie. Aber jetzt für dich, René, als Hypochonder, wie überträgt sich denn das Virus? Ja, ich habe gehört, wir dürfen unsere Kollegen nicht mehr küssen. Vermutlich darüber. Nee, nur noch ohne Zunge. Also, ich würde wie bei jedem anderen Virus erstmal davon ausgehen, dass es sich über die Schleimhäute dass man sich über die Schleimhäute infiziert. Tröpfcheninfektion, das heißt, wenn dir ja jemand ins Richtig. Gesicht niest, dann hast du das schon. Da kommen wir gleich zu den Schutzmaßnahmen. Viele Leute laufen ja heute. Ah, nee, das ist Quatsch. Jetzt fange ich schon an zu übertreiben. Ich habe vereinzelt Leute gesehen, die einen Mundschutz tragen. Die Sache ist, mit einem Mundschutz ist man natürlich überhaupt nicht vor diesem Virus geschützt. Dann sollte man, und das hast du gesehen, Stefan, noch eine Taucherbrille tragen, damit man sich über die Augen nicht infiziert. Richtig, also so eine Schwimmbrille war es, ne? Habe ich in der U-Bahn gesehen, hat natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Genau, also ganz, ganz wichtig ist, du hast es schon gesagt, der Mund-Nasenschutz, so heißt es offiziell, der hilft natürlich nur infizierten Personen und bietet sozusagen einen Fremdschutz. Ne? Allerdings gibt es auch einiges zu beachten, denn der Schutz muss richtig sitzen und der muss ausgewechselt werden, wenn dieser Mundschutz feucht wird sozusagen. Dann muss er unbedingt gewechselt werden. Also ich habe gehört, dass der Virus, wenn wir bei den Schutzmaßnahmen sind, dass der Virus durch Magensäure abgetötet werden kann. Das bedeutet, also die Maßnahme, die sich daraus ergeben könnte, wäre, dass der darf ja nicht in die Lunge geraten. Das heißt, man soll regelmäßig trinken, damit dieser Virus halt in den Magen gespült wird, wo er dann eben vernichtet wird. Ne? Also man soll den Rachenraum möglichst immer feucht haben. Genau. Das ist, wie gesagt, da kommen wir wieder dazu, zum Thema Panik. Das gilt bei allen Erkältungskrankheiten. Viel trinken, Schleimhäute befeuchten. Gerade, das ist ja gerade der Clou, wenn du jetzt ins Büro gehst, trockene Luft, lüftest zu wenig und das ist genau das Problem, dann kriegst du das nämlich. Ne? Und jetzt kommt noch ein Punkt, den haben euch eure Mütter schon beigebracht. Hände waschen. Hände waschen. Wenn man von draußen irgendwo reinkommt, immer die Hände waschen, weil der lauert noch viel mehr als der Coronavirus. Und wenn man sich seine Hände ordentlich wäscht, dann kann man sich auch ins Gesicht greifen, wieder ganz entspannt, ohne Sorgen haben zu müssen, dass man über die Hände Viren in die Schleimhäute überträgt. Genau. Und schön, René, dass du dir mein Konzept hier durchgelesen hast. Das steht es da drin. Das habe ich gelernt. Da gab es noch kein Coronavirus. Das habe ich mit 4 gelernt. Das wollte ich auch sagen. Also so wurde ich auch erzogen. Wenn man nach Hause kommt oder irgendwie auf Arbeit oder damals halt, weiß ich, woanders hin, immer Hände waschen. Logisch. Ne? Also das ist das A und O. Nein, zum Mundschutz, Mund-Nasenschutz nochmal zurück. Hier steht auch die Empfehlung oder die Warnung. Gesunde Leute, die einen Mundschutz tragen, die sorgen für ein falsches Sicherheitsgefühl. Denn durch den Mundschutz kann es sein, dass sie gegebenenfalls andere Hygienemaßnahmen vernachlässigen. Ne? Weil die denken, ich habe einen Mundschutz, kann nichts passieren. Genau. Und ich es gibt im Moment... Nichts passieren. Genau. Ich habe ja Schuhe an. Ja. Im Moment gibt es keine Belege dafür, dass der Mund-Nasenschutz bei gesunden Leuten quasi ein Schutz gegen die Krankheit ist. Ne? Ich lasse mir meinen Mundschutz nicht verbieten. Ich lasse mir den nicht verbieten. Also du hast ja schon gesagt, Tröpfcheninfektion ist ganz wichtig. Indirekte Übertragung über Hände, Mund, Nasenschleimhaut und so weiter, Augen, Bindehaut und so weiter. Es gibt aber auch Fälle, wo sich Personen angesteckt haben, die nur leichte oder unspezifische Krankheitszeichen gezeigt haben. Ja? Wie viele Menschen sich insgesamt angesteckt haben, ist zum damaligen Stand noch ein bisschen unklar gewesen. Das hat sich jetzt ein bisschen geklärt. Die Zahlen sagen wir euch gleich. Jetzt muss man gerade gucken. Genau. Wenn du, guckst ganz kurz, was die Zahlen betrifft. Du wirst ja gleich die richtigen oder die genauere Zahlen sagen als ich. Wenn man gegenüber einem Panikmacher argumentiert mit, was sind denn 80 Leute, ne? Im Vergleich zu der Menge an Menschen, die in einem bestimmten Gebiet leben, dann kommt immer schnell, dass die Dunkelziffer ja deutlich höher ist. Natürlich ist die Dunkelziffer höher, ne? Das bestreitet ist ja immer auch gar so. Keiner. Das, natürlich, ja. Das ist immer so. Also das ist ein Fakt, den kann man gar nicht als Argument nehmen. Der gilt bei allen Sachen, diese Dunkelziffer. Die gibt's, keine Ahnung. Die gibt's halt bei jeder Sache. Also ganz genau. Fast mehr virtuell. Interessant. Ja, virtuell, okay. Facepalm, genau. Es gibt auch Fälle, wo der Coronavirus in Stuhlproben nachgewiesen wurde. Ups, da hat die Magensäure wohl nicht richtig funktioniert. Genau, ne? Allerdings ist nicht abschließend geklärt, ob der auch wirklich über einen Stuhl übertragen werden kann. Okay, das möchte ich gar nicht weiterdenken, welche Ansteckungsmöglichkeiten da existieren. Wie lange dauert es denn, bis die Krankheit ausbricht, René? Ja, also ich lese ordentlich die Schlagzeilen. 20 Tage kann das dauern. Ja, also die Inkubationszeit liegt im Durchschnitt bei 5 bis 6 Tagen. Und nach einer Ansteckung, nach einer Ansteckung kann es bis zu 14 Tage dauern, bis Krankheitszeichen auftreten. Ach so, okay. Das aber wie gesagt, der Durchschnitt. Siehst du mal die Fehlinformationen, ne? Also du hörst nur 20 Tage, ne? Panik. Man merkt erst nach 20 Tagen, dass man krank ist. Das ist halt auch der Grund, warum die Quarantäne 14 Tage beträgt. Und wäre die 20 Tage sozusagen die Inkubationszeit, dann müsste man ja auch 20 Tage machen, die Quarantäne. Klingt irgendwie logisch, oder? Absolut, ja. Also da brauchen wir nicht mal Mathe aufgepasst haben. Richtig, richtig. Wie schützt man sich? Ganz klar, wie bei anderen Erkältungskrankheiten. Richtiges Husten, richtiges Niesen, gute Händehygiene, Abstand halten zu Erkrankten. Das ist, was mich total verwundert, dass dieses Wissen heutzutage aufgefrischt werden muss. Ja, dass man die Leute darauf aufmerksam machen muss, wie man sich verhält. Auch das wird halt in meinen Augen auch völlig missbraucht, statt sachlich zu argumentieren und zu sagen, hey, ihr wisst ganz genau, man schützt sich vor Ansteckung, indem man halt sich in die Ellenbeuge niest oder auch in die Kniebeuge, und das muss nicht mal die eigene sein, oder indem man sich halt die Hände ordentlich wäscht, ne? Statt es so sachlich zu, macht man daraus, weiß ich nicht, eine Checkliste, wie kann ich mich vor diesem tödlichen Virus schützen, ne? Also warum muss man das so ausschlachten? Warum kann man nicht einfach ganz normal darüber reden? Interessant ist natürlich auch, ob das Virus über unbelebte Oberflächen, Lebensmittel zum Beispiel oder importierte Sachen übertragen wird. Und das ist im Prinzip unbekannt. Allerdings ist immer angesagt, Händewaschen ist der beste Schutz. Genau, also ich habe gehört, dass der Virus bis zu einer halben Stunde auf der Haut überleben kann. Genau, da gibt es halt unterschiedliche Angaben. Letztendlich muss man halt gerade bei Importen darauf achten, da sind oftmals Erreger enthalten, die Magen-Darm-Erkrankungen auslösen können. Ja? Deswegen ist sowieso Händewaschen immer das A und O. Übrigens, die eine Sache, die auch sich geändert hat seit dem Coronavirus, die 3-Sekunden-Regel habe ich gelesen, die wurde jetzt verkürzt auf 2 Sekunden. Ach so? Ja, wenn was runterfällt, wenn man es nach 3 Sekunden aufgehoben hat, noch essen. Das wurde jetzt verkürzt auf 2 Sekunden. Ah, okay, verstehe. Naja, aktuell gibt es noch keinen Impfstoff. Das ist genau das Problem, haben wir ja schon angedeutet. Deswegen muss man die Verbreitung halt, die Verbreitung so weit erschweren, wie es nur möglich ist durch gewisse Maßnahmen. Aber es ist halt so. Und ganz wichtig, René, wenn der Verdacht besteht, was machst du da als erstes? Was ich so gelesen habe, ist, man ruft erst eine Nummer an. Mhm. Also man soll nicht zum Arzt gehen. Richtig. Also letztendlich geht es ja darum, wenn du jetzt feststellst, okay, du hattest Kontakt zu jemandem, der zum Beispiel im Italienurlaub war. Oder der dich ruft einen Kumpel an und sagt, du, übrigens, ich bin positiv auf Corona getestet worden. Dann sagst du erstmal dem örtlichen Gesundheitsamt Bescheid, dann meldest du dich. Auch wenn du keine Krankheitsanzeichen hast. Na? Und wie gesagt, zum Arzt nicht sofort gehen, sondern erstmal anrufen und telefonisch abklären, was Sache ist. Ja, und hier noch ein interessanter Fakt, bevor wir gleich zu einer kurzen Pause kommen, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Am 30. Januar ist sozusagen eine gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite eingeschätzt worden. Und das bedeutet, dass es eine Reihe von Empfehlungen gibt, die zur Eindämmung und zur Kontrolle des Ausbruchsgeschehens führen sollen. Und interessant fand ich, dass diese Maßnahmen, die von der WHO übrigens empfohlen wurden oder ausgesprochen wurden, in Deutschland keine Relevanz, also keine Neuerung waren, weil Deutschland erfüllt die eigentlich immer schon. Okay. So? Genau, also das ist natürlich auch wieder ein Zeichen, Deutschland ist hochindustrialisiert und ja, letztendlich kann man sich recht sicher fühlen, ja. Auch genau. In solchen Situationen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Man kann sich so sicher fühlen, dass man aber trotzdem nicht vernachlässigen sollte, dass es offenbar eine nicht zu unterschätzende Gefahr von diesem Virus ausgeht. Und das, finde ich, ist doch der Umgang, den man sich verinnerlichen sollte, ne? So sieht's aus. Das heißt, genau. Zuhören, den richtigen Leuten zuhören, die beschäftigen sich damit. Das ist wirklich so, auch wenn das gern anders dargestellt wird von den Neinsagern, von den Rummeckerern, von den sowieso gegen alle Seienden. Die kümmern sich darum. Das tun die. Und wir sind nicht schlauer als die, definitiv nicht. Ne? Sonst würden wir nicht die Information benötigen, dass wir uns die Hände waschen müssen. So sieht's aus. Ja. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich darüber so aufrege. Das ist auch der Grund, warum ich mich mit diesem Thema auch sonst nicht öffentlich weiter auseinandersetze. Ne? Ich versuche, so eine Panikdiskussion komplett zu umgehen. Weil für mich haben die null Wert. Die helfen niemandem weiter. Genau, aber letztendlich heißt es ja nicht, dass man trotzdem die ganze Entwicklung verfolgt, sich ein Meinungsbild dazu aufbaut und natürlich entsprechend Vorkehrungen trifft, genau. Aber nicht überreagiert. Und dazu gehört auch, dass man zu Hause mindestens 130 Rollen Klopapier und 28 Kilo Nudeln hat. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich habe eine Story von meiner Nachbarin, die war einkaufen und stand gerade vor dem fast leeren Klopapierregal. Und da war eine ältere Dame und die hat dann wirklich gefragt, sagen Sie mal, ist schon wieder Krieg? Echt, das ist wirklich traurig. Ja, das ist traurig. Den einzigen positiven Aspekt, den ich bei dieser Art des Panikeinkaufs sehe, ist, dass das Geld in die Kassen spült. Ne? Und dann gibt es halt Leute auf dieser Welt, die nächsten Monate nichts anderes als Nudeln essen. Und auch zu diesem Thema der Vorräte gibt es schon seit 100 Jahren eine von der Bundesregierung gegebene Vorgabe. Also Vorgabe klingt jetzt wie eine Bestimmung. Es gibt eine Empfehlung der Bundesregierung, die kann man auch nachlesen. Ich weiß jetzt, ich hatte heute schon mal geguckt, habe mehrere Stellen gefunden, wo das steht, dass man Vorräte zu Hause haben soll, dass man für 5 Tage. Ich glaube, da stand sogar 10 Tage. Ja. Ah, okay. Und der Witz an der Sache ist, wenn man sich an diese Vorgabe hält, dann gibt es gar keine Hamsterkäufe. So sieht's aus. Ne? Das Ding ist, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich würde nicht über 10 Tage kommen, ne? Weil ich halt auch in dieser modernen Welt so angekommen bin, dass ich weiß, wenn ich was brauche, kriege ich es an jeder Ecke. Also man kann eigentlich sagen, dass ich mich da nicht so optimal verhalte. Ne? Naja, also die Frage ist natürlich, ich meine, so eine Packung oder so eine, das sind ja mal mehrere Rollen Klopapier, wie lange halten die denn? Also ich bin schon ins Schwitzen geraten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich die letzten 2 Wochen, offenbar hatte ich so viel Klopapier da, dass ich über 2 Wochen komme. Damit habe ich mich selber an die Regel gehalten. Ich bin wirklich ins Schwitzen geraten, weil der Vorrat neigte sich dem Ende. Und jedes Mal, wenn ich einkaufen war, stand ich wieder vor dem leeren Klopapierregal und hatte schon überlegt, ob ich dann einfach mal Zewa hier so eine Zewa-Rolle mitnehme. Bisschen breiteres Klopapier kann ja auch nicht schaden. Gut. Gut, wird der Po zwar ein bisschen, naja, ein bisschen rau, aber egal. Ja, danke. Du, ich bin in der DDR groß geworden. Ich weiß, wie sich Klopapier anfühlt, wenn Usability ganz hinten steht. Man hat ja, weißt du, Stefan, hast du gerade gehustet? Ja. Hast du mir gerade ins Ohr gehustet? Ich hab's befürchtet. Aber ich kann dich beruhigen. Ein Meter Abstand habe ich. Ah, alles klar. Nee, kennst du nicht diesen Witz hier, warum in der DDR das Klopapier so rau war? Nee. Damit auch der letzte Arsch rot wird. Uiuiuiui. Ja, jetzt habe ich den Witz muss ich den streichen, muss mir einen neuen ausdenken. Für unseren noch anstehenden Witzbattle. Genau, aber also René, bevor wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Ja. Genau. Entweder bringen wir noch ein paar Fakten schnell unter und dann sind wir auch schon durch. Nee, lass uns... Na gut. Weil sonst haben wir, weil wenn wir jetzt, dann haben wir das Quiz und dann die Witze. Ihr merkt, wir sind total flexibel, was unseren Sendeplan angeht. Ich würde das Corona-Thema nochmal versuchen, in entspannter Art und Weise auch ausklingen zu lassen, auch für mich. Ne? Ja. Damit ihr nicht denkt, oh Gott, war der heute unerträglich gewesen. Es tut mir wirklich leid, wirklich, ganz ernst. Ja, deswegen lass uns jetzt direkt zum Songquiz kommen. Wir machen ein bisschen zur Auflockerung, ein bisschen Musik. Ja, kurz im Hintergrund schon. Und ja, hattet ihr eine, also Stefan, hattest du eine Ahnung, was es ist? Was wir gesucht haben? Ja, ich hab's auch sofort erraten. Ich sag nur A-N-N-A. Ach richtig, ja, da kamen wir auf diese lustige Geschichte, genau. Also für die ANNA-Story nicht für sich selbst erlebt haben, die vielleicht etwas anderes mit dem Lied verbinden. Es war Under Pressure, wie Stefan gerade schon gesanglich eingeworfen hat, von Queen. Und ich muss sagen, ich hatte mit diesem Under Pressure-Lied eine ganz andere Geschichte. Bei mir war es so, ich habe irgendwann mal Under Pressure gehört von Queen und dachte, das sei ein Cover auf Vanille Ice, Ice Ice Baby. Ach, René, ja. Also wirklich. Ich hörte das zum ersten Mal Under Pressure und dachte, ist ja cool, dass die haben hier Vanille Ice bei sich ins Lied gebaut. Genau, Queen hat von Vanille Ice geklaut. Das war meine Vermutung. Das haut natürlich jahrtechnisch überhaupt nicht hin, weil das eine Lied war, glaube ich, von 1981, war, glaube ich, der Queen-Song und der von Vanille Ice, der war aus den 90ern, Anfang der 90er, ich glaube 91. Und ich habe gehört, dass Vanilla Ice wohl behauptet hätte, dass diese Melodie gar nicht von Under Pressure sei, die er da verwendet, sondern dass da eine ganz andere Note mit drin ist. Und er soll wohl später, so die Legende, soll wohl später dann zugegeben haben, nee, stimmt schon, ist von Queen gewesen, hat da ein Sample sich genommen. Und er hat wohl, so auch die Legende, nichts dafür bezahlt. Also er hat keine... Normalerweise ist es so, wenn du Stücke aus einem anderen Song nimmst, dann musst du dafür zahlen, ne, Lizenzgebühren oder irgendwas. Das hat er wohl nicht gemacht und hat irgendwann rotzfrech zugegeben, dass er es geklaut hat. Ja, so, aber nun zum neuen Song. Ja, richtig, der neue Song. Da vielleicht vorneweg die Info, damit es mitraten erleichtert wird. Es ist von 1989 und ich glaube, man muss, warte mal. Warte. Ich muss kurz überlegen, wie sage ich's? Ja, hört selber rein, Stefan. Du musst auch wissen, ob du es magst. Und jetzt hören wir mal kurz rein. Ich mag's. Stehst du? So, mehr Tipps geben wir diesmal nicht, weil ich glaube, das war mega einfach. Stefan hat es auf Anhieb rausgefunden. Er hat sich im Vorfeld der Sendung schon angehört und hat mir gesagt, dass er sofort wusste, was es ist. Die Melodie kann ich. Dieses ist doch Wahnsinn. Ja, aber ein vielleicht schöner Song. Kennt ihr es auch und man hat, also was man vielleicht sagen kann, es ist ja offenbar eine Ballade und vielleicht hat der ein oder andere von euch bei diesem Lied eng an ein anderes Mädchen geschmiegt, getanzt oder romantische Erinnerungen, so wie es bei Stefan war mit dem letzten Song der letzten Woche. Ja. Genau. Ja, also wenn ihr wisst, was es ist, dann könnt ihr gerne auf Instagram euren Kommentar abgeben oder auch in irgendeiner anderen Form. Wege gibt es genug? Stefan? Richtig. Dein Part? Ja. Achso, ihr könnt natürlich wie immer auf podcast.juba.de gehen, bei Instagram @podcast.iidi. Irgendwas ist doch immer, iidi. Und was haben wir noch? Twitter. Ja, sehr gut. Twitter haben wir tatsächlich auch, auch wenn wir da gar nicht aktiv sind. Das werden wir mal irgendwann noch ankurbeln. Genau. Ganz genau. Also nehmt Kontakt zu uns auf, erzählt uns eure Geschichte, die ihr mit diesem Song verbindet und sagt uns, wenn ihr wisst, wie der Song heißt, welcher Song das wohl sein wird. So. Ja. Was hast genug du? Musik. Genau, dann lass uns zum Coronavirus nochmal kommen. Genau. Und natürlich, wenn ich so auf die Uhr gucke, ist es wie mit allen Sondersendungen, es verschiebt sich alles. Aber macht nichts. Weißt du, wir sind doch noch gut in der Zeit. Genau. Es sei denn, du hast jetzt noch so einen Sack voll, mit Fakten. Nein, habe ich nicht. Also letztendlich kommen wir nochmal auf das Thema, auf den Mythos Desinfektionsmittel kurz zu sprechen. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Also um euch zu beruhigen. Ist das ein Mythos? Ja, für den Hausgebrauch. Ihr braucht überhaupt kein Desinfektionsmittel. Wascht euch die Hände mit Seife. Das ist völlig ausreichend. Und selbst wenn ihr keine Seife zur Hand habt, nehmt dann lieber Wasser. Hauptsache, mit Wasser kann man natürlich so die Bakterien ein bisschen oder die Viren ein bisschen abtöten. Mit Seife geht das natürlich noch besser und das ist völlig ausreichend. Und übrigens, die Wassertemperatur spielt keine Rolle dabei. Ah, das ist interessant. Das heißt also auch, ich kann meinen Liter Salzsäure, den ich mir geholt habe, kann ich in Abfluss gießen, den brauche ich gar nicht. Und gurgeln damit erst recht nicht. Genau, mach's lieber nicht in Abfluss, genau. Weißt du, Stefan, was eine witzige Vorstellung ist, weil du Hände waschen sagst? Man denkt ja immer, man wäscht sich die Hände, aber die Wahrheit ist, die Hände, die waschen sich beide gegenseitig von ganz allein und du stehst nur dabei und guckst zu. So ist es, du steuerst das mit deinem Gehirn. Ja. Nein, du guckst nur zu, die machen das allein. Und du überleg mal die Vorstellung, du stehst am Waschbecken und guckst einfach deinen Händen dabei zu, wie sie sich gegenseitig waschen. Ja, siehst du, mit Sekunden den Füßen übrigens. Funktioniert das nicht. Nee, das stimmt. Die sind Füße sind da ein bisschen doof. Genau. Nein, die Füße haben auch eine tragende Rolle. Aber zurück zum Coronavirus. Hey, Mensch, Wahnsinn. Genau. Also die letzten Tage haben sich ja die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Oder das heißt ein bisschen, ganz schön. Ne? Ich fand witzig, also wir reden natürlich jetzt ein bisschen mehr von Berlin. Am Dienstag hat noch der regierende Bürgermeister gesagt, er will keine Verbote. Er vertraut auf die Vernunft der Leute. Und am Mittwoch hieß es plötzlich, alles wird verboten, keine Veranstaltung über 1000 Leute. Das heißt, der Halbmarathon fällt aus, alle Kultureinrichtungen werden geschlossen, Bibliotheken sind jetzt auch zu. Ist das so? Ich habe noch Bücher, die ich abgeben muss. Ja, tut mir leid, das wird teuer. Scheiße. Weißt du, was witzig ist? Bibliothek, ganz kurz. Ich war mit einem Kollegen gestern in der Bibliothek gewesen und er hat sich ein Buch ausgeliehen über die Pest. Mhm. Ja. Und über Cholera. Und Hitlers Hofstaat. Ich weiß nicht, was er vorhat. geht da nicht, wenn das über die Kasse geht, gleich ein Alarm an? Ich kenne ihn übrigens sehr gut. Das heißt, ich werde wahrscheinlich eine führende Rolle in der Zeit danach haben. Genau. Hast du gerade eine führende Rolle gesagt? Oh, ja, shit. Ja, so, okay. Ihr merkt, die Stimmung ist wieder gut. Also man muss trotz Corona auch lachen können, selbstverständlich. Ne? Und wenn ihr jetzt nicht gelacht habt, dann seid ihr durchgefallen im Test. Aber dann hört die letzten Meter noch zu, weil vielleicht gibt es noch was zu lachen für euch. Auf jeden Fall, kommen ja auch die Witze. Also letztendlich, es gibt Konsequenzen in allen Bereichen, in allen Lebenslagen. Sportveranstaltungen werden abgesagt. Die Deutsche Eishockeyliga hat die Saison beendet, ganz krass. Basketball, Volleyball, Handball pausieren bis auf weiteres. Bundesliga Fußball findet ohne Zuschauer statt? Richtig, voll langweilig. Auf Sky, Stefan, das wirst du wahrscheinlich sehr gut wissen. Ich habe es heute nur mit einem Ohr aufgeschnappt. Auf Sky kann man die Spiele kostenlos gucken. Sky überträgt sozusagen auf seinem Free-TV-Sender die Konferenzen der ersten und zweiten Liga. Ist das noch relevant für euch, für unsere Zuhörer? Möglicherweise geht es auch am nächsten Spieltag noch, ja. Aber da kommen wir mal dazu. Sky ist ein Gewinner der Krise, weil die können jetzt ordentlich Werbung für sich machen. Ne? Da sie die Spiele ja im freien Fernsehen auch übertragen teilweise. Dann haben wir zum Beispiel heute gelesen, ein Profi von Hannover 96 wurde positiv getestet. Jetzt steht die ganze Mannschaft unter Quarantäne, kann nicht spielen. Aber sie sind doch, die gehen doch immer zusammen duschen. Da ist doch mehr als 30 Sekunden der Händewaschen drin. Ja gut, aber es nützt ja nichts. Quarantäne ist ja eine Vorsichtsmaßnahme auch, ne? Du musst ja nicht betroffen sein. Ja, also darf man nicht als Beleg verstehen, dass die infiziert sind, ne? Also Quarantäne bedeutet erstmal nicht, die sind verseucht und mit denen kann man nichts mehr anfangen. Das heißt erstmal nur, die sind potenziell Vorsicht, verseucht. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Richtig. Und wieder, da kommen wir wieder zum Thema. Damit soll verhindert werden, dass die möglicherweise infiziert sind und weitere anstecken. Wie das schlau ist denn diese Idee mit der Quarantäne? Ich werd verrückt. Mann, diese verrückte Quarantäne. Ich habe noch nie sowas Intelligentes erlebt. René, also wo führt das hier noch hin? Genau. Und interessant fand ich zum Beispiel auch, in Holland habe ich gerade gehört, die Niederlande haben alle Veranstaltungen über 100 Leute jetzt verboten. Eieiei. Na? Also das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin morgen auch unterwegs. Ich denke mal so mit 400 Leuten. Ich bin beim Fernsehen und noch habe ich nicht gehört, dass es abgesagt wird. Wenn du sagst, dass Großveranstaltungen über 100 Leute möglicherweise auch abgesagt werden könnten hier in Berlin, da würden einige Großfamilien ja keine Geburtstage mehr feiern können. Ja. Übrigens, apropos Geburtstag, ich war auf einem Familiengeburtstag mit weniger als 100 Leuten und es gab tatsächlich Gäste, die dem Geburtstagskind sehr nahe stehen, dass man eigentlich erwarten würde, dass die in jedem Fall dabei sind, die aber tatsächlich aus Angst vor Corona abgesagt haben. Aha. Ja, und da sieht man mal, es gibt halt wirklich Panikmacher, die ihren Job hervorragend erfüllen. Ne? Also hat geklappt. Funktioniert bei einigen Leuten, ist halt auch ein bisschen wie eine Epidemie. Ne? So eine Panikmache breitet sich auch relativ schnell aus. Gibt nur leider kein Mittel dagegen. Händewaschen hilft da nicht. Ja. Genau, weil viele Leute sehr leicht empfänglich für sowas sind. Das ist der ganze Trick. Schade eigentlich. Warum sind Leute nicht für positive Sachen so leicht empfänglich? Das ist die Frage. Bist du heute eigentlich Bus gefahren, René? Natürlich fahre ich Bus, weil ich bin ja einer von der Sorte Menschen, die offenbar vor nichts Angst haben. Und mir ist was aufgefallen. Ja, du steigst ja immer hinten ein. Stimmt, ich steige wirklich immer hinten ein. Genau, und für euch Nicht-Berliner können wir ja aufklären, seit heute gilt in Berlin die Regelung, dass der Busfahrer die vordere Tür nicht mehr aufmacht. Und man hinten einsteigen muss, was für gewöhnlich nicht der Fall ist, weil man eigentlich immer vorne einsteigen muss, seine Karte, sein Ticket vorzeigen muss. Und das wurde jetzt aufgehoben. Und es ist auch mit Flatterband sozusagen der Vorderbereich abgesperrt. Man kommt nicht zum Fahrer vor. Genau. Kann natürlich also dann auch keine Tickets kaufen. Sieht ein bisschen lustig aus. Also man hat vorne an der Busfahrereingangstür einen großen Zettel dran, in 5 Zeilen oder so erklärt ist, dass halt da kein Einsteigen möglich ist, kein Fahrticket zu kaufen gibt. Und dann ist im Bus der Gang abgesperrt und zwar kurz bevor der Fahrerbereich anfängt, dass ein rot-weißes Flatterband, wie Stefan schon sagt, von der linken Haltestange zur rechten Haltestange einmal quer gespannt. Sieht aus wie ein Tatort ein bisschen. Ja, wollte ich gerade sagen, genau. Genau, ja. Aber natürlich alles eine Sicherheitsmaßnahme, weil Busfahrer kommen mit vielen Menschen in Kontakt und teilweise ist da ja auch nicht viel Platz. Ne? Also kann man schon nachvollziehen, wenn es darum geht, die Leute zu schützen. Und dann tun mir aber die Kassierer leid, die ja tatsächlich Bargeldbewegungen haben. Ne? Am Supermarkt, ja. Im Supermarkt. Ich warte darauf, dass die mit Gesichtsschutz und weiß nicht was an den Kassen sitzen. Ne? Genau, wobei ich überlegt habe, das Thema hatte ich neulich auch, ich zahle meistens mit EC-Karte und die kriegt die Kassiererin ja gar nicht in die Hand. Richtig. Ich kriege nur einen Kassenzettel von ihr. Richtig, und den nehme ich jetzt auch nicht mehr. Behalten Sie Ihre Viren. Wir gehen aber auch in den Laden und nehmen irgendwie Obst, was von Leuten angefasst wurde. Ne? Also, ja, sie fasst ja auch meine ganzen Artikel an und zieht sie übers Band. Ja, deswegen schützt euch selber, indem ihr einfach die Sachen, die ihr so aus der Außenwelt mitschleppt, ne, ordentlich abputzt und keine Ahnung, wie gesagt, wascht euch die Hände, aber das brauchen wir euch nicht erklären. Mir ist total klar, dass ihr das wisst. Und für Berlin, wie gesagt, gilt, alle öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten sind bis erstmal nach den Osterferien, das ist der 19. April, sind verboten. Und Disneyland und ist für Europa gesperrt. Keine Einreisen nach Amerika. Damit hat der Trump so eigentlich schon das erreicht, was er ja eigentlich machen möchte, Amerika abzuschotten gegen den Rest der Welt. Wahrscheinlich ist Europa jetzt erstmal nur ein Versuch oder ein Test. Mal gucken, was da noch kommt. Ja. Genau. Eins wollte ich gerade noch sagen, das ist mir jetzt aber gerade entfallen. Ich bin mir sicher, dass wir nach den Osterferien noch nicht am Ende sind. Also schauen wir mal. Ich freue mich ganz ehrlich auf die Zeit, in der wir dann wieder lachend auf dieses Ereignis zurückgucken. Oder also lachend nicht im Sinne, dass wir uns darüber lustig machen, sondern dass wir sagen, okay, das haben wir gut durchgestanden. Ne? Und genau. Ja, also da freue ich mich schon drauf. Und das wird definitiv auch eintreten. An alle, die Walking Dead gucken, ich glaube nicht, dass das die Realität wird. Glaube ich auch nicht. Ich denke, wir kriegen das gut in den Griff und wir leben in einer Zeit, in der vielleicht sowas wie eine Pest nicht unbedingt verhindert werden kann, aber wo man doch viele Möglichkeiten hat, gegen sowas anzukämpfen. Ne? Genau. Und vielleicht abschließend noch wirklich jetzt reine nackte Zahlen, und zwar vom 11.03.2020. Es gibt insgesamt 125.000 rund Corona-Fälle. Davon sind 4.600 Todesfälle und 67.000 Geheilte. Und die Todesrate liegt damit bei 3,6%. Und die liegt dabei bei der Höhe wie die Sterberate bei AIDS. Ich glaube, die ist auch um die 3%. Ja, okay. Am häufigsten, also das Top-Land mit den meisten Corona-Fällen ist China mit 80.000 rund. Dann kommt schon Italien mit nur in Anführungsstrichen 12.400. Todesfällen? Nein, gesamte Corona-Fälle überhaupt. Ach so, okay. Nicht Todesfälle. Okay. An dritter Stelle ist Iran. Das hätte ich auch nicht gedacht. Dann kommt Südkorea, Frankreich, Spanien und dann kommt Deutschland. Und hinter Deutschland gleich die USA. Okay. Dann sollte man vielleicht die Grenze in der USA aber nach beiden Richtungen dicht machen, weil wir wollen von denen auch einen Stand zugekommen. So sieht's aus. Witzigerweise taucht in der Statistik dann nach den USA die Diamond Princess auf. Aha. Ist ein Schiff. Okay. Das Corona-Schiff, meinst du? Genau, hat knapp 700 Corona-Fälle. Hey. Gut. So ist es. Ja. Aber die Liste ist noch viel größer. Schaut euch im Internet das an, da gibt es interaktive Karten aber mit der täglichen Entwicklung. Aber bitte schaut es euch nur an, wenn ihr nicht dazu neigt, in Panik zu geraten. So sieht's aus. Ne? Also von daher, ich bin gespannt, was es auch für die Osterferien heißt, weil ich glaube, verreisen ist da so gut wie unmöglich. Also ich fahre in einer Woche schon weg für ein paar Tage. Wohin? Nach Italien? Nee, nach Cottbus. Nach Cottbus, na okay, gut. Brandenburg ist ja jetzt auch nicht weit weg. An die Magdeburger, an die Cottbuser Ostsee? Wie heißt die? Nee, die heißt Magdeburger Ostsee? Heißt die Cottbuser Ostsee? Cottbus ist doch nicht an der Ostsee. Naja, ja, jetzt kommt's. Siehst du, jetzt hätten wir jetzt, wir werden das nächste, beim nächsten Mal klären. Es gibt die Cottbuser Ostsee. Heißt die Cottbuser Ostsee? Ich will euch nicht mit falschen Informationen zurücklassen. Was das genau ist, klären wir in der nächsten Sendung. Sehr gerne. Cottbuser Ostsee. Ich höre, René schreibt sich gleich mal Glück auf. Glück gehabt, Cottbuser Ostsee gibt's. Ja, es gibt die Cottbuser Ostsee. Okay. Und an die fahre ich. Ja. Und mehr dazu in der nächsten Sendung. Denn wir werden jetzt langsam zum Ende kommen. Da wünsche ich dir viel Spaß. Ja, das werde ich haben. Naja, wir kommen ja nicht zum Ende, wir haben ja noch ein Thema. Also Corona, wie gesagt, wir können nur an euch appellieren, seid entspannt, lebt euer Leben so gut, wie es geht, aber passt ein bisschen auf euch auf, achtet auf Hygiene. Und da kann auch nichts passieren. Stefan, das wissen die alles selber. Ja. Ja. Das stimmt, wir haben ein schlaues Publikum. Richtig. Gut. Ja. Dann und wie gesagt, selbst wenn es passiert, 14 Tage Quarantäne und das heißt noch lange nicht, dass ihr sterben müsst. Richtig. Ja, schönes Thema. Eigentlich nicht, aber ich glaube, es wurde mal Zeit, ein paar Fakten zu nennen. Genau. Und damit ihr jetzt komplett ohne Panik den Saal verlasst, werden wir uns jetzt unserer Rubrik zuwenden, die uns alle immer ein Schmunzeln versetzt. Denn jetzt gibt es den Witze-Hattrick, den Witz-Battle zwischen mir und Stefan. Ihr wisst, wie es läuft. Stefan, du weißt auch, wie es läuft. Ich muss dazu sagen, heute für mich eine etwas andere Situation, weil ich möchte im heutigen Witze-Battle ein paar Dinge an Leute loswerden. Ach so, ein paar Messages absetzen. Und deswegen würde ich sagen, fange ich dir gleich mal an. Und zwar Witz-Battle Nummer 28. An den Typen, der mein Antidepressivum geklaut hat. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich. Ui, okay, sehr philosophisch. Fragt eine Blondine die zweite, mit welchem Bus fährst du denn? Mit der 1 und du mit der 3. Nach 5 Minuten kommt die 13, sagt die erste Blondine. Jetzt können wir doch beide zusammenfahren. ja, dann noch an den Typen, der meine gefütterte Jacke geklaut hat. Du kannst sie warm anziehen. Wollen zwei Zahnstocher in die Disco gehen, als sie kurz vor dem Ziel sind, werden sie von einem Igel überholt, sagt der eine Zahnstocher zum anderen. Wenn ich gewusst hätte, dass hier ein Bus fährt, wäre ich nicht zu Fuß gegangen. Sehr schön, Stefan, dass du dich auch um unser junges Publikum kümmerst. Ja. Ja, meine letzte Message geht raus an alle, die okay mit K, also K abkürzen. Was macht ihr eigentlich mit der gewonnenen Zeit? Denk mal drüber nach. Eine junge Frau fährt mit ihrem Hund in der Straßenbahn und krault ihm ständig die Ohren. Ein Mann, der daneben steht, sagt, ich würde gern mit ihrem Hund tauschen. Das glaube ich kaum. Ich fahre zum Tierarzt und lasse ihn kastrieren. Ja, sehr schön. Ja, das war der Witz. Ja, das ging noch. Ja, da lachen wir doch glatt. Ich hoffe, ihr habt jetzt was zum Weitererzählen. Ne, es gibt noch andere Themen als Corona. Und wenn euch einer mit der Panikkeule kommt, dann erzählt ihm einfach einen der Witze, die wir gerade abgeliefert haben. Das entspannt die Situation. Genau, oder sagt ihm, hör doch mal den Podcast, dann geht's dir wieder besser vielleicht oder so. Genau, denn irgendwas ist doch immer. Da haben wir es wieder, ne? Genau, irgendwas ist doch immer. Hört gerne noch die Outtakes, vielleicht gibt's ein paar. Und ansonsten bleibt gesund und bleibt oder behaltet euer sonniges Gemüt, denn jetzt kommt ja der Frühling. Richtig. Und vor dem Frühling hören wir uns, wir sind ja mittendrin. Genau. Wir hören uns im Frühling noch ein paar Mal, das heißt schon in 2 Wochen am Montag gibt es die nächste Folge. Und bis es soweit ist, verabschiede ich mich von euch. Hat wieder eine Menge Spaß gemacht, auch wenn wir ein bisschen oder ich ein bisschen emotional erregt war. Ich hoffe, ihr könnt das vertragen. Ach nee, ich liebe, das mag ich so an dir, ja. Du bist nicht der einzige Mensch, der mich in der Erregung mag, Stefan. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal. Genau. Also, habt euch wohl. Vielen Dank, genau. Alles Gute, bis in 2 Wochen. Ciao. Tschüss. Und jetzt die Outtakes. So, bei mir läuft's auch jetzt. Ja, bei mir läuft's auch. Läuft bei mir. Aus der Hose, genau. Oh. Piep. Genau. So, ein bisschen mit Vitamine noch zustopfen, die Abwehrkräfte stärken. Hast du noch eine Vitamine, einen Apfel noch gegessen? Also, kurzer Senderablauf, Begrüßung, Höhle der Löwen, Corona, nee, Songfest. Schön, dass du dich vorbereitet hast. Der One-Night-Zeit. Ich sollte Stenografie lernen, ey. Wollte ich schon immer mal. Naja, eine Schrift hast du ja wie Steno. Kennst du das, wenn du was aufschreibst, dass du laut mitsprichst? Ja, das ist so ein Single-Phänomen. So, und dann mache ich, dann öffne ich noch jetzt hier die Tür. Wer hat auf dieses Phänomen aufmerksam gemacht? Harald Schmidt. Richtig. Haben wir dieselbe Sendung gesehen? Ach, wir haben ja eine Weile zusammen gewohnt. Hallo, ne? Harald Schmidt war doch meine Lieblingssendung. Ich habe das mir auch gesehen. Hast du Kurt Krömer bei Berlin Late Night gesehen? Ja, habe ich gesehen. Das war ätzend. Das war echt peinlich, fand ich. Das war nicht schön. Echt? Ich fand's. Vanessa hatte sogar überlegt, ob das echt ist. Nee, das ist gefaked gewesen, glaube ich. Was denkst denn du? Also, nee, warte. Naja, Begrüßung Höhle der Löwen, Corona. Ja. Conquest. Ja. Corona. Ja. Witze. Ja. Verabschiedung und Outtakes. Was machst du morgen? Ich bin wieder im Fernsehen. Wie viele Leute? Ich glaube 400 bis 500. Na, hast ja Glück, ey. Ja, die eine, die mitkommt, hatte schon geschrieben, findet das überhaupt statt? Und da habe ich gesagt, natürlich. Ich habe auch noch nichts anderes gehört. So, warte mal, ich will noch mal ganz kurz gucken, was du sonst nur so an Krempel mir geschickt hast über die Woche. Was? Wie redest du so abwertend von meinen... Nein, Krempel, Mensch, ey. Du bist, also ganz ehrlich, dass sich ein Berliner über das Wort Krempel da angepisst fühlt, zeigt, ich fühle mich doch nicht doch angepisst. Meine Güte, ey. Mach kein Bild. Du hast mir einen Link geschickt zu einem Artikel und dann hast du da runtergeschrieben, hab aber kein Bild. Muss man die Augen aufmachen. Kein Bild plus. Kein Bild plus steht da. Was schickst du mir eigentlich mal für komisches Zeug, das ich jetzt erst... Springen macht Spaß. Hä? Wie? Ja. Du hast mir geschickt, Springen macht Spaß. Was ist das denn? In Mahlsdorf, Jump. Ach so, ja, habe ich auch Vanessa geschickt. Und die hat gesagt, hey, das ist cool. Vanessa hat wenigstens reagiert. Ja, entschuldige, ich muss hier eine komplette Pandemie im Griff behalten. Meine Güte, krieg doch mal dein Leben in den Griff, René. Kann doch nicht sein. Scheiße, jetzt war ich im Internet. Hat ja gar nichts miteinander zu tun. Ja, jetzt schaltet da schon wieder um. Jetzt klingst du wieder wie auf dem Mond. Das müssen wir jetzt aber klären, weil so kann ich nicht mit dir eine Stunde reden. Da musst du mich nochmal anrufen, würde ich sagen. Ich leg jetzt einfach auf. Ja, mach doch. So, aufgelegt. Jetzt weiß er mal, wie es ist, wie sich das anfühlt, wenn einer plötzlich auflegt. So, Stefan anrufen. Hallöchen. Hallöchen. Ja. Na, geht doch. Besser, cool. Ja. Wie geil. Was denn los? Nee, nichts. Du musst ja nicht alles mit dir teilen. Es ist 18.29 Uhr. Schreibe ich mir mal auf, ne? 18.29. Das wäre schon deine Begrüßung gewesen. Ja. Es ist 18.29 Uhr und ihr hört... Beim nächsten Ton des Zeitzeichens, genau. Puh, was sagt denn die Uhr, Stefan? 1 Stunde 20 Minuten. Ei, ja, ja, das ist doch gut. Ja, ja, ja, ja. Du wolltest wieder nicht aufhören, ich hab's schon gemerkt. Nein, ich habe an den Zaunteppich im Hintergrund gedacht. Der vorne, den haben wir gar nicht thematisiert, aber du nimmst den noch, ne? Ja, klar. Ne, nimmst du rein, lässt ihn rausblenden an der richtigen Stelle. Super, ja. So sieht's aus. Ja, nee, wirklich, mich, dieses Thema, ey, ist... Ich wollte ja schon einen Podcast machen. Was ist los, Stefan? Nee, ich bin noch zu früh aufgestanden, aber ist egal. Gerade so durchgehalten, ne? Ja, aber ich habe ja auch im Stehen moderiert, weißt du? Das ist. Ja. Ach so, du hast wieder gestanden die ganze Zeit. Na, da wäre ich jetzt auch müde. Ja, Profi. Ich bin ja froh, dass du während der Sendung nicht umgefallen bist. Das hättest du gehört. Andererseits hätte auch sein können, dass du jetzt während der Sendung ein bisschen geschlafen hast. Soll ich dir noch irgendwas erzählen, was zwischendurch passiert ist? Nö, ich habe es ja aufgenommen, höre ich ja dann. Das geht ja stimmt, kannst du in Ruhe anhören. Ja, genau. Ja. So, machen wir jetzt aus? Ja, dann lass uns Stopp machen. Jo, Stopp. Ja, wie, das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.